NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Heute den 26. von 32 Abschnitten. Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja-Zerstörung, vieler Menschenstädte gesehen und Sitte gelernt hat und auf dem Meere so viel unnennbare Leiden erduldet, seine Seele zu retten und seine Freunde Zurückkunft. Als Anton Reiser 1776 Hannover endgültig verlässt und sich auf die 40 Meilen lange Wanderung nach Weimar macht, wo er sich der Eckhoffschen Theatertruppe anschließen will, hat er Homers Odyssee in der Tasche, die er im Original liest. Mochte nun dies Lesen im Homer eine zurückgebliebene Idee aus Werthers Leiden sein, wie Moritz andeutet, so geschah es gewiss nicht aus künstlicher Nachahmungssucht, denn kein Buch passte ja so sehr auf seinen Zustand als gerade dieses. Mit Anton Reisers Aufbruch aus Hannover, beinahe ohne Geld, aber in seidenen Strümpfen, beginnt der vierte und letzte Teil des autobiografischen Romans, der 1790 in Berlin erschien, 4 Jahre später als die vorangegangenen Teile 2 und 3. Für Moritz sollten diese 4 Jahre entscheidend sein. Im August 1786 verließ der Pädagoge ohne Urlaub Berlin, um nach Rom zu gehen, wo er bis Ende 1788 die beiden glücklichsten Jahre seines Lebens verbrachte. Im November 1786 traf er zum ersten Mal mit dem ebenfalls in Rom lebenden Goethe zusammen, der sich schon wenige Tage später des vom Pferd gestürzten Moritz annehmen musste und sich liebevoll um die Heilung von dessen gebrochenem Arm kümmerte. Der Moritz-Herausgeber Ernst Peter Wickenberg hat darauf hingewiesen, dass es Goethe war, der als erster Moritz die zuvorkommende Güte entgegenbrachte, die dem Anton Reiser versagt bleibt und die doch einem Menschen erst innere Sicherheit und eine auf sie gegründete Wirkungsfähigkeit vermittelt. Zur Zeit seines Aufbruchs nach Weimar ist Anton Reiser davon noch weit entfernt. Die Vorbemerkung zum vierten Teil seines Buches endet mit den Sätzen: Eigentlich kämpften in ihm, so wie in tausend Seelen, die Wahrheit mit dem Blendwerk, der Traum mit der Wirklichkeit, und es blieb unentschieden, welches von beiden obsiegen würde, woraus sich die sonderbaren Seelenzustände, in der er geriet, zur Genüge erklären lassen. Widerspruch von außen und von innen war bis dahin sein ganzes Leben. Es kömmt darauf an, wie diese Widersprüche sich lösen werden. Jetzt also hofft Anton auf die Eckhoffsche Schauspielergesellschaft in Weimar. Hören Sie wieder Peter Lieck. Er glaubte, es könne ihm nicht fehlschlagen, weil er jede Rolle tief empfand und sie in seiner eigenen Seele vollkommen darzustellen und auszuführen wusste. Er konnte nicht unterscheiden, dass dies alles nur in ihm vorging und dass es an äußerer Darstellungskraft ihm fehlte. Ihm deuchte die Stärke, womit er seine Rolle empfand, müsse alles mit sich fortreißen und ihn seiner selbst vergessen machen. Dies geschah auch wirklich, wenn während dem Gehen seine Einbildungskraft immer erhitzter wurde und er denn endlich auf dem Felde, wo er sich ganz allein glaubte, mit Beaumarchais laut zu toben, mit Guelfo zu rasen anfing. Dieser Guelfo aus Klingers Zwillingen war vor seiner Abreise aus Hannover eine seiner Lieblingsrollen geworden. Denn er fand sein Hohngelächter über sich selber, seinen Selbsthass, seine Selbstverachtung und Selbstvernichtungssucht dennoch mit Kraft vereint in dem Guelfo wieder. Und der Akt, wo Guelfo nach dem Brudermord den Spiegel, in welchem er sich sieht, zerschmettert, war Reisern ein wahres Fest. Alle dies überspannte Schreckliche hatte ihn gleichsam berauscht. Er taumelte in dieser Trunkenheit über Berg und Tal, und wo er ging, da war sein Schauplatz unbegrenzt. Clavigo, der ihm so viel Tränen gekostet hatte, war ihm nun zu kalt, und Beaumarchais trat an seine Stelle. Dann kamen Hamlet, Lear, Othello an die Reihe, die damals noch auf keiner deutschen Bühne vorgestellt wurden, und die er seinem Philipp Reiser ganz allein in schauervollen Nächten vorgelesen und alle diese Rollen selbst durchgespielt, selbst durchempfunden hatte. Nun gesellte sich hierzu die Dichtkunst. So sanft und melodisch floss sein Vers dahin, und so bescheiden und doch voll edlen Stolzes war seine Muse, dass sie die Zuneigung aller Herzen ihm sicher gewinnen musste. Er wusste zwar noch nicht eigentlich, was dies nun für ein Gedicht sein sollte, aber im Ganzen war es das Schönste und Harmonischste, was er sich denken konnte, weil es getreuer Abdruck seiner vollen Empfindung war. Mitten in einem solchen lyrischen Schwunge seiner Gedanken war es, als er dicht bei Seesen einen Fußpfad ging, der ihn von der Straße ab über eine Wiese führte, wo gerade ein Scheibenschießen war, das allen seinen schimmernden Aussichten in die Zukunft beinahe ein plötzliches Ende gemacht hätte. Denn eine Flintenkugel sauste ihm dicht vor dem Kopfe vorbei, während das alles ihm zuschrie, er solle von dort weggehen. Er eilte schnell durch Seesen durch und wanderte ruhig weiter, bis er in einem kleinen Dorfe wieder übernachtete. Am zweiten Tage seiner Wanderung kam nun Reiser über einen Teil des Harzgebirges, und es war noch früh am Tage, als er zur Rechten an der Heerstraße die Mauern einer zerstörten Burg auf einer Anhöhe liegen sah. Er konnte sich nicht enthalten, hier hinaufzusteigen, und als er oben war, verzehrte er sein Stück schwarzes Brot, das er sich zum Frühstücke mitgenommen, in den Ruinen dieses alten Rittersitzes und sah dabei auf die Heerstraße durch den Wald hinunter. Dass er nun als ein Wanderer in diesem alten, zerstörten Gemäuer wieder sein Morgenbrot verzehrte und an die Zeiten dachte, wo hier noch Menschen wohnten, die auch auf diese Heerstraße durch den Wald hinuntersahen, dies machte ihm einen der glücklichsten Momente. Es schallte ihm immer wie eine Prophezeiung aus jenen Zeiten, dass diese Mauren einst öde stehen, dass der Wanderer sich dabei ausruhen und an die Tage der Vorzeit sich erinnern würde. Sein Stück schwarzes Brot war ihm hier oben eine festliche Mahlzeit. Er stieg gestärkt wieder hinunter und wanderte frohen Mutes seine Straße fort, indem er die höheren Harzgebirge linker Hand liegen ließ. Das Wandern ward ihm nun so leicht, dass der Boden unter ihm eine Welle schien, auf der er sich hob und sank, und dass er so von einem Horizont zum anderen sich fortgetragen fühlte. Er verhielt sich bloß leidend, und immer stieg eine neue Szene vor seinem Blick empor. Die Mittagseinkehr in der unangenehmen Gaststube war bald vorüber, und er befand sich wieder in der freien, offenen Natur. Diese Einkehr aber war ihm doch beschwerlich, und er dachte schon darauf, sich auch von dieser zu befreien, als er einmal über ein Kornfeld ging und ihm die Jünger Christi einfielen, welche am Sonntage Ähren aßen. Er machte sogleich den Versuch, eine Handvoll Körner aus den Ähren herauszustreifen, aus welchen Körnern er das Mehl sog und die Hülsen ausspuckte. Indes aber blieb das Nahrungsmittel doch immer mehr ein Zeitvertreib, als dass es ihm eigentlich das Einkehren hätte ersparen sollen. Das Angenehme dieses Nahrungsmittels lag vorzüglich in der Idee davon, welche den Begriff von Freiheit und Unabhängigkeit noch vermehrte. Da er nun wieder eine Tagereise vollendet hatte, kehrte er ohnweit Duderstadt in einem kleinen Dorfe ein, wo in dem Wirtshause niemand zu Hause war. Es war noch vor der Dämmerung, der Torweg zum Hof bei dem Wirtshause stand offen, und auf dem Hofe war eine Laube, in welcher ein Tisch, aber weder Stuhl noch Bank stand. Reiser, um sich auszuruhen, legte sich also auf den Tisch. Und weil er zum Lesen noch sehen konnte, so las er in der Odyssee die Stelle von den Menschenfressern, die in dem ruhigen Hafen die Schiffe des Ulysses zerschmettern und seine Gefährten ergreifen und verzehren. Auf einmal war der Wirt zu Hause gekommen und sah, da es schon anfing dunkel zu werden, einen Menschen in seinem Hofe in der Laube auf dem Tische liegen und in einem Buche lesen. Er redete Reisern erst ziemlich unsanft an, da dieser sich aber aufrichtete und der Wirt in ihm einen wohlgekleideten Menschen sah, so fragte er ihn sogleich, ob er ein Jurist sei, welches in diesen Gegenden die gewöhnliche Benennung für einen Studenten ist, weil die Theologen größtenteils in Klöstern studieren und schon als Geistliche betrachtet werden. Dem Wirt war seine Frau gestorben, und außer ihm war niemand im ganzen Hause. Der Mann war aber gesprächig, und Reiser hielt seine Abendmahlzeit, die wie gewöhnlich aus Bier und Brot bestand, in seiner Gesellschaft. Der Mann erzählte ihm von vielen sogenannten Juristen, die bei ihm logiert hätten, und Reiser ließ ihn dabei, dass er auch im Begriff sei, nach Erfurt zu gehen, um dort zu studieren. Alle dergleichen Unterredungen, die an sich unbedeutend gewesen wären, erhielten in Reisers Idee einen poetischen Anstrich durch das Bild von dem homerischen Wanderer, welches ihm immer vor der Seele schwebte. Und selbst die Unwahrheiten in seinen Reden hatten etwas Übereinstimmendes mit seinem poetischen Vorbilde, dem Minerva zur Seite steht und wegen seiner wohlüberdachten Lüge ihm Beifall zulächelt. Reiser dachte sich seinen Wirt nicht bloß als den Wirt einer Dorfschenke, sondern als einen Menschen, den er nie gekannt, nie gesehen hatte und nun auf eine Stunde lang mit ihm zusammentraf, an einem Tische mit ihm saß und Worte mit ihm wechselte. Dasjenige, was durch die menschlichen Einrichtungen und Verbindungen gleichsam aus dem Gebiete der Aufmerksamkeit herausgedrängt, gemein und unbedeutend geworden ist, trat durch die Macht der Poesie wieder in seine Rechte, wurde wieder menschlich und erhielt wieder seine ursprüngliche Erhabenheit und Würde. Der Mann war nicht einmal eingerichtet, eine Streu zu machen, weil selten jemand hier übernachtete, und Reiser schlief auf dem Heuboden, der ihm ein angenehmes Lager gewährte. Am anderen Morgen früh setzte er seine Reise weiter fort, und der Aufenthalt in diesem Hause mit dem Wirt ganz allein blieb ihm eine seiner angenehmsten Erinnerungen. An diesem Tage ging es in seiner inneren Gedankenwelt besonders lebhaft zu. Er hatte sich nun um ein merkliches seinem Ziele genähert, und die Besorgnis trat doch nun bei ihm ein, was er auf den Fall tun würde, wenn seine Aussichten zu unmittelbarem Ruhm und Beifall ihm misslingen und die Entwürfe zu seiner theatralischen Laufbahn gänzlich scheitern sollten. Nun traten auf einmal die Extreme auf, ein Bauer oder Soldat zu werden. Und auf einmal war das Poetische und Theatralische wieder da, denn seine Ideen vom Bauer und Soldat wurden wieder zu einer theatralischen Rolle, die er in seinen Gedanken spielte. Als Bauer entwickelte er nach und nach seine höheren Begriffe und gab sich gleichsam zu erkennen. Die Bauern horchten ihm aufmerksam zu, die Sitten verfeinerten sich allmählich, die Menschen um ihn her wurden gebildet. Als Soldat fesselte er die Gemüter seiner Schicksalsgenossen allmählich durch reizende Erzählungen. Die rohen Soldaten fingen an, auf seine Lehren zu horchen. Das Gefühl der höheren Menschheit entwickelte sich bei ihnen. Die Wachtstube ward zum Hörsaale der Weisheit. Indem er also glaubte, dass er gerade auf das Entgegengesetzte vom Theater sich gefasst gemacht habe, war er erst recht in vollkommen theatralische Aussichten und Träume wieder hineingeraten. Es lag aber für ihn eine unbeschreibliche Süßigkeit in dem Gedanken, wenn er Bauer oder Soldat werden müsste, weil er in einem solchen Zustande weit weniger zu scheinen glaubte, als er wirklich wäre. Während er sich mit diesen Gedanken beschäftigte, kam er durch die Stadt Worbes, wo ihm einige Franziskanermönche aus dem dasigen Kloster begegneten, die ihn freundlich grüßten. Als er vor dem Kloster vorbeiging, hörte er inwendig den Gesang der Mönche, die da nun von der Welt abgeschieden, ohne Sorgen, Pläne und Aussichten lebten und alles das, was sie sein wollten, auf einmal waren. Dies machte zwar einigen Eindruck auf sein Gemüt, aber lange nicht so stark als nachher der erste Anblick eines Kartäuserklosters, dessen Einwohner durch ihre Mauern gänzlich von der Welt geschieden, auch nie mit einem Fuße den Schauplatz wieder betreten, den sie einmal verlassen haben. Durch die wandernden Franziskanermönche aber wurde die Idee von Abgeschiedenheit kleinlicht und abgeschmackt. Der schnelle Gang vertrug sich nicht mit dem Ordenskleide, und das Ganze hatte auch nicht einmal poetische Würde. Übrigens tönte die hochdeutsche Sprache der Leute in diesen Gegenden immer angenehm in Reisers Ohren, weil dadurch die Idee seiner nunmehrigen Entfernung von dem plattdeutschen Lande immer lebhaft wieder in ihm erweckt wurde. Nun war diesen Tag auch sehr schönes Wetter gewesen, und Reiser kehrte den Abend in einem Dorfe namens Orschla ein, um den anderen Morgen von dort aus nach der Reichsstadt Mühlhausen seinen Weg fortzusetzen. Das Dorf ist katholisch, und als er an den Gasthof kam, stand eine Menge Leute vor der Türe, unter denen sich der Schulmeister des Orts befand, welcher ihn mit den Worten anredete, »Esne literatus«, ob er nicht ein Gelehrter wäre. Reiser bejahte dies wieder in lateinischer Sprache, und auf Befragen, wohin er ginge, sagte er wieder, er ginge nach Erfurt, um dort die Theologie zu studieren, denn dies schien ihm immer das Sicherste zu sein. Während der Zeit standen die Bauern umher und horchten zu, wie ihr Schulmeister mit dem fremden Studenten Lateinisch sprach. Der Sohn des Schulmeisters kam auch dazu, der in Hildesheim studiert hatte und jetzt seinem Vater adjungiert war. Reiser ging nun in die Stube und legte zu noch mehreren Beweise, dass er ein Literatus sei, seinen Homer auf den Tisch, welchen denn auch der Schulmeister gleich kannte und den Bauern auf Deutsch sagte, dass das der Homer wäre. Mit Reisern aber fuhr er immerfort Latein zu sprechen, so gut es gehen wollte, wobei denn viel Komisches mit unterlief. Da er sehr viel von seinem gelehrten Unterricht sprach, so fragte ihn Reiser, ob er auch mit seinen Schülern die Kirchenväter lese, worüber er erst ein wenig in Verlegenheit geriet, sich aber doch bald wieder fasste und sagte alternatim, wechselweise. Er nahm nun Abschied von Reisern, der den anderen Morgen früh schon weitergehen wollte, und warnte ihn, sich vor den kaiserlichen und preußischen Werbern in diesen Gegenden in Acht zu nehmen und sich durch keine Drohungen schrecken zu lassen, wenn sie etwa äußerten, dass sie ihn mit Gewalt nehmen wollten. Reiser legte sich auf seine Streu ruhig schlafen. Als er aber am anderen Morgen erwachte, regnete es so stark, dass er in seiner Kleidung mit Schuhen und seidenen Strümpfen nicht aus dem Hause gehen, viel weniger seine Reise fortsetzen konnte. Da überdem hier ein leimichter Boden ist, der bei jeder Nässe das Gehen auf der Landstraße ganz außerordentlich beschwerlich macht. Dies war nun freilich etwas Unvermutetes für Reisern. Er hatte dem Wetter in dieser Jahreszeit zu viel zugetrauet und war auf diesen Fall nicht vorbereitet, da er weder mit Stiefeln noch sonst mit Kleidung zum Regenwetter versehen war und sein beständiger Anzug auch seinen ganzen Kleidervorrat ausmachte. Hier war also nichts zu tun, als auszuharren, bis der Himmel sich wieder aufklären und das Erdreich sich wieder trocknen würde. Es hörte aber diesen und den folgenden Tag nicht auf zu regnen. Nun kam schon in aller Frühe ein kaiserlicher Unteroffizier in die Gaststube, der in diesem Ort auf Werbung lag, sich mit seinem Krug Bier ganz vertraulich neben Reisern an den Tisch setzte und vom Soldatenleben erst von Weitem mit ihm zu sprechen anfing, bis er nach und nach immer zudringlicher wurde und ihm endlich geradezu versicherte, dass er doch vor den preußischen und kaiserlichen Werbern nicht über Mühlhausen kommen würde und sich also lieber nur gleich von ihm für 7 Gulden Handgeld anwerben lassen möchte. So dass es den Anschein hatte, als wenn nun der Soldat in Reisers Fantasie eher, als er gedacht hatte, realisiert werden könnte. Als der Soldat hinausgegangen war, trat der Schulmeister wieder herein, der Reisern einen guten Morgen bot und ihn heimlich warnte, sich vor dem Werber in Acht zu nehmen, ob er gleich selbst das Soldatenleben für so schlimm nicht hielte, denn sein Sohn sei auch 2 Jahre in mainzischen Diensten gewesen und wer keinen Pass habe, könne hier schwerlich durchkommen. Reiser versicherte ihm, dass er alles Nötige, um sich zu legitimieren, bei sich habe. Dies war nämlich der lateinische Anschlagbogen, von dem Schulactus in Hannover, da er am Geburtstage der Königin von England eine Rede hielt und worauf sein Name nicht Reiser, sondern Reiserus gedruckt stand. Und außerdem noch den gedruckten Prolog zu dem Deserteur aus Kindesliebe, worauf sein Name als Verfertiger stand, nebst einem Gedicht auf die Einführung eines Lehrers, wo sein Name unter den übrigen Primanern gedruckt mit aufgeführt war. Er wollte diese sonderbaren Dokumente zuerst nicht gerne vorzeigen, bis es ihm äußerst nahegelegt wurde und man ihm nicht undeutlich merken ließ, dass man ihn für einen Landstreicher hielte. Nun brachte er seine gedruckten Zeugnisse zum Vorschein, die eine bessere Wirkung taten, als er anfänglich geglaubt hatte, weil er sie nach und nach vorlegte. Zuerst legte er den großen lateinischen Anschlagbogen auseinander und zeigte auf seinen Namen Reiserus. Der Schulmeister hatte hier wieder Gelegenheit, seine Stärke in der Latinität zu zeigen, indem er den Anschlagbogen ins Deutsche übersetzte. Und so hatte Reiser schon viel bei ihm gewonnen. Darauf zog er den Prolog hervor und wies die Anwesenden auf seinen deutsch gedruckten Namen. Dies stimmte also überein. Und der Schulmeister erzählte bei der Gelegenheit, dass er auch auf der Jesuitenschule mit Komödie gespielt und sein Name gedruckt worden sei. Zuletzt legte Reiser noch das Gedicht vor, wo sein Name aufs Neue in der Liste aller seiner Mitschüler gedruckt erschien. Und nun vollends aller Zweifel verschwand, dass er der nicht wirklich wäre, der seinen Namen so oft und auf so verschiedene Weise gedruckt aufzeigen konnte. Der Werber selbst wurde stille und schien vor Reisern einigen Respekt zu bekommen. Dies verschaffte ihm Ruhe. Er ließ sich Feder und Papier geben und fing an, eine von den Hymnen des Homers in deutsche Hexameter zu übersetzen. Den Abend kam der Schulmeister wieder und unterhielt sich mit ihm. So ging dieser Tag vorüber und Reiser legte sich ruhig schlafen. Als er aber am anderen Morgen erwachte, den Himmel wieder ebenso trübe wie gestern sah und den Regen ans Fenster schlagen hörte, fing ihm an, der Mut zu sinken. Er stand von seiner Streu auf und setzte sich traurig an den Tisch. Es wollte mit den homerischen Hymnen nicht vorwärts gehen. Er stellte sich ans Fenster und sah zu, ob der Himmel sich noch nicht ein wenig aufklären wollte, als der Soldat schon wieder hereintrat, um ihm seine Morgenvisite zu machen. Da nun Reiser sich ankleidete und sein Haar in einen Zopf flochte, fing der Kriegsmann wieder an, ihm über seine Größe und über die Länge seines Haars sehr viele Komplimente zu machen und wie schade es um ihn sei, dass er nicht in den Kriegsstand treten wolle. Der Schulmeister kam nun auch dazu. Sie hatten seit gestern überlegt, dass alle die vorgezeigten Dokumente kein Siegel gehabt hatten und brachten nun diesen Umstand gegen Reisern vorzüglich in Anregung, dass er doch vor den Werbern nicht durchkommen würde und dass er sich also lieber dem gönnen sollte, der doch die ersten Ansprüche auf ihn hätte. So dauerte es nun den ganzen Tag über, welcher für Reisern, der nicht fort konnte, einer der traurigsten war, bis es gegen Abend sich aufklärte und auf einmal sein Mut wieder erwachte. Er nahm alle seine Überredungskraft zusammen, um die Leute durch die nachdrücklichsten Vorstellungen zu überzeugen, dass es wirklich sein Vorsatz sei, in Erfurt zu studieren, wovon ihn nichts in der Welt abbringen könne, dass diese ihm endlich zu glauben schienen. Der Schulmeister sagte ihm auf Lateinisch, wenn er morgen früh auf Mühlhausen zureiste, so würde ihm der Wirt von diesem Gasthofe begegnen, der auch Lateinisch spräche und verreist gewesen sei, um die seinigen Suos zu holen. Der Soldat aber versprach Reisern zu seinem Schrecken, ihn den andern Morgen zu begleiten und ihn durch ein Gehölz auf den Weg zu bringen. Den andern Morgen in aller Frühe war der Soldat schon wieder da, um ihn zu begleiten, und wollte im Gasthofe Reisers Zeche bezahlen, welches dieser aber mit Gewalt nicht zugab. Sie gingen nun aus dem Dorfe Orschla auf Hähnichen zu, eine Anhöhe herauf, der Soldat sprach kein Wort, und da sie durch ein Gehölz kamen, so erwartete nun Reiser jeden Augenblick die Entscheidung seines Schicksals, dem er doch nicht entgehen könnte. Auf einmal stand der Soldat still und hielt an Reisern eine ordentlich pathetische Anrede. Er sollte sich noch einmal prüfen, ob er sich wirklich getraute, nicht in die Hände anderer Werber zu fallen, denn das Einzige würde ihn nur ärgern, wenn er hörte, dass Reiser doch Soldat geworden wäre und ihn also gleichsam betrogen hätte. Wenn es aber sein wirklicher Vorsatz sei, zu studieren und nicht Soldat zu werden, so wünsche er ihm Glück zu seinem Vorhaben und eine glückliche Reise. Hiermit ging er fort. Und Reiser traute immer noch nicht recht, bis er erst eine ganze Strecke gegangen war und ihm nichts Auffallendes begegnete, außer einem pucklichten Mann, der zwei Schweine vor sich hertrieb und ihn lateinisch anredete, weil er ihn für einen Studenten hielt. Dies war der Gastwirt aus Orschla, wovon der Schulmeister gesagt hatte, dass er Suos, die seinigen, holte, welcher aber Sues, Schweine, geholt hatte, die der Schulmeister in Orschla nach der zweiten Deklination dekliniert und sie dadurch zu den seinigen erhoben hatte. Sobald sich nun Reiser wieder im Freien sah und niemand gewahr wurde, der ihm aufgelauert hätte, so war ihm dies ein unerwartetes Glück. Die Gefahr aber, welcher er entronnen war, machte doch, dass er im Gehen sehr ernsthaft über sein künftiges Leben nachdachte. Er erwog, dass es ihm bei allen Leuten ein ehrliches Ansehen gab, wenn er sagte, dass er auf die Universität gehen und studieren wolle. Die Idee war ihm auch selber nicht zuwider. Dies dauerte aber nur so lange, bis die Kulissen mit den Lichtern in seiner Einbildungskraft wieder hervortraten und alle anderen Aussichten weichen mussten. Er wanderte bis gegen Mittag auf eine ziemlich unbequeme Weise, weil der Boden noch nicht trocken war, wobei nun zu seinem Schrecken seine Schuhe zu leiden anfingen, die unter seinen Umständen gewissermaßen einen unersetzlichen Teil seines Selbst ausmachten. Er fühlte den drohenden Verlust mit jedem Schritte, den er tat. Als um die Mittagsstunde der Himmel sich wieder mit Wolken umzog, die einen neuen Regenguss prophezeiten, welcher sich auch sehr bald einstellte und Reisers Wanderschaft zum zweiten Mal unterbrach. Zum Glück erreichte er bald ein Jägerhaus, das mitten auf einem rundumher mit Wald umgebenen Felde lag und wo er ebenso voller Zutrauen einkehrte, als er höflich und gut aufgenommen und bewirtet wurde. Es war, als ob sein Empfang schon vorbereitet wäre. So freundschaftlich nahmen ihn die Leute in dieser einsamen Wohnung auf. Es war, als ob es sich bei diesen Leuten von selbst verstände, dass man in einem solchen Wetter einen Wanderer aufnehmen müsse. Es hörte den ganzen Tag nicht auf zu regnen, und die Leute nötigten ihn selber, die Nacht zu bleiben. Als sie ihn nun zum Abendessen nötigten, verbat es sich Reiser, weil er nicht hinlänglich mit Gelde versehen sei, um diese Bewirtung zu bezahlen, indem er eine weite Reise vor sich habe und sich außerordentlich einschränken müsse, worauf der Jäger aber mit einer Art von Unwillen ihn an den Tisch zog. Es war für Reisern ein Gefühl ohnegleichen, sich von ganz unbekannten Menschen so wohl aufgenommen zu sehen. Er fand sich hier wie zu Hause. Man wies ihm die Nacht ein gutes Bette an, das ihm nun zum ersten Male auf seiner Wanderung wieder geboten wurde. Am anderen Morgen weckte man ihn zum Frühstück und nötigte ihn, den ganzen Tag da zu bleiben, weil es noch immerfort regnete. Der Mann ging ins Holz und verwies Reisern auf seine Bibliothek, dass er sich während der Zeit damit unterhalten sollte. Diese Bibliothek bestand aus einer großen Sammlung von alten Kalendern, Totengesprächen, der Geschichte eines göttingschen Studenten und einem erfurtischen Wochenblatt der Bürger und der Bauer, wo der Bauer im thüringischen Dialekt sprach und der Bürger ihm in hochdeutscher Sprache antwortete. Reiser amüsierte sich herrlich mit diesen Sachen und gab von Zeit zu Zeit wieder seinen Gedanken Raum. Denn sein gütiger Wirt und Wirtin waren von wenigen Worten und nicht im geringsten neugierig, sondern fragten ihn nicht einmal, wohin er ginge und woher er käme, so dass er also durch nichts in seinen Gedanken gestört wurde. Diese gastfreundliche Stube mit dem kleinen Fenster, wodurch man weit übers Feld nach dem Holze sah, in das der Regen sich draußen stromweise ergoss, blieb eins der angenehmsten Bilder in Reisers Gedächtnis. Am dritten Morgen hatte sich der Himmel aufgeklärt, und als Reiser nun von seinen Wohltätern Abschied nahm, suchten sie ihm sogar noch den Dank zu ersparen, indem sie eine nicht nennenswerte Kleinigkeit an Gelde als eine Bezahlung für die dreitägige Bewirtung von ihm annahmen und, da er wegging, nicht einmal nach seinem Namen fragten. Das Andenken an diese Leute machte Reisern während dem Gehen noch manche frohe Stunde und gab ihm zugleich wieder Mut und Zutrauen zu den Menschen, unter die er sich nun wie in einem Ozean verlor. Der Weg war zuerst von dem gestrigen Regen noch ziemlich beschwerlich. Weil aber die Sonne heiß schien, so trocknete der Boden bald wieder und Reiser erreichte noch gegen Mittag die Reichsstadt Mühlhausen, welche nun als ein neuer, ungewohnter Anblick mit ihren Türmen vor ihm lag. Hier stand ihm nun, wie er gewarnt war, die meiste Gefahr von den Werbern bevor. Er gab sich also diesmal alle mögliche Mühe, ehe er ins Tor ging, sorgfältig seine Toilette zu machen. Und die schon einmal versuchte Rolle eines unbefangenen Spaziergängers gelang ihm auch diesmal wieder ebenso gut wie in Hildesheim, so dass er, ohne von einer Schildwache befragt zu werden, glücklich durchs Tor in die Stadt kam. Durch die Stadt eilte er so schnell wie möglich, erkundigte sich nach dem Tore, aus welchem der Weg nach Erfurt geht, und verdoppelte seine Schritte, so oft er etwas einer Soldatenkleidung Ähnliches nur von fern erblickte. Wie froh schüttelte er den Staub von seinen Füßen über diese Stadt, als er den letzten Schlagbaum zurückgelegt hatte und keinen preußischen Werber hinter noch neben sich sah. Die grünen Turmspitzen blieben das einzige Bild, was er von diesem Häuserhaufen mit sich nahm. Alles Übrige war verloschen. So schnell war seine Einbildungskraft über die Gegenstände hinweggegleitet. Er näherte sich nun immer mehr dem Ziele seiner Reise und betrachtete das Zurückgelegte mit stillem Vergnügen, wobei ihm besonders seine Sparsamkeit und harte Lebensart einen süßen Triumph gewährten, da nun die Beschwerlichkeiten beinahe überstanden waren. Demungeachtet aber fühlte er wiederum eine Art von Ängstlichkeit, je kleiner der Zwischenraum zwischen ihm und seinen ungewissen Aussichten wurde. Denn das, was in der Einbildungskraft keinen Anstoß gelitten hatte, sollte nun zur Wirklichkeit kommen und mit Hindernissen kämpfen, die sich schon im Voraus darstellten. Es deuchte Reisern nun viel leichter, mit schönen und angenehmen Aussichten in die weite Welt zu wandern, als an Ort und Stelle selbst zu sein und diese Aussichten wahrzumachen. Drum hätte sich nun Reiser gern das Ziel noch weiter weg gewünscht, wenn er imstande gewesen wäre, seine Wanderung weiter fortzusetzen. Eine traurige Bemerkung aber, die er an seinen Schuhen machte, deren Verlust für ihn in den Umständen, worin er sich befand, unersetzlich war, hemmte auf einmal alle seine weiten Aussichten wieder und machte, dass er ernsthaft über seinen Zustand nachdachte. NDR Kultur